Vielen Dank, ihr seid ein wunderbares, wunderschönes, traumhaftes Publikum. At this time, we would like to invite a very special guest on the stage here with us. His name is Yasha D, and all I have to say is you're in for a treat. Woo! Mir ist aufgefallen, dass die Flanke hier vorne weniger abgeht als diese hier. Und ich muss sagen, das gilt überhaupt nicht. Also streng dich mal an.